die Rosenkreuzer, der Stiel, die Dornen und die Rose. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts oder vielleicht einige Jahrzehnte nach der Zerstörung des Templerordens treten für kurze Zeit die seltsamen Rosenkreuzer in Erscheinung. Eine mythische Gestalt dürfte deren Begründer sein. Er hat einen symbolischen Namen, Christian Rosenkreuz. Man behauptet, er sei 1378 geboren und 1484 verstorben. Sein Leben ist ebenfalls bedeutungsvoll. Im esoterischen Orden vom Rosenkreuz lässt sich das Erbe oder der Einfluss der Templer, der Troubadoure, der Fedele de Amore sowie der katharischen Einweihung feststellen. Bei den Templern war das Symbol der Rose von grundlegender Bedeutung. Die unterirdischen Gänge ihrer Trutzburgen versinnbildlichten den Stiel dieser Blume. Dort verbarg sich die schwarze Jungfrau, Nuestra Señora de las Espinas, unsere Herrin der Dornen. Nahe den Trutzburgen ist stets ein templerischer Dornenbusch vorhanden. In den Kirchenfenstern der Kathedrale und in ihren Steinmauern erscheint die alchemistische große Rose. Die unterirdischen Gänge oder Stiele, wo die schwarze Jungfrau, das Dornröschen, schläft, sind die Nadis, durch die hindurch sie kreist, sobald sie vom Gralsritter erweckt worden ist. Die schwarze Jungfrau ist Isis Kundalini, das Astralfeuer, das in der Basis der psychischen Wirbelsäule des Adepten schlummert. Die unterirdischen Gänge sind die psychischen Kanäle des Astralkörpers, des Doppels, durch welches das weibliche Feuer aufsteigt. Die Dornen sind die Chakras und die große Rose ist das Sahasrara-Chakra oder das Chakra Brahmas an der Scheitelspitze des Schädels. Hier ist das polare Zentrum, wo die Begegnung mit der ewigen Geliebten, mit der Jungfrau aus Hyperborea stattfindet. Es ist das Ultima Thule, der Absprungspunkt in die unnennbare Leere. Diese templerische Symbologie über die Gralseinweihung habe ich meinem Werk El Ella, das Buch der magischen Liebe, insbesondere im zweiten und dritten Teil dargelegt. Die Rose ist eine Schöpfung persischer alchemistischer Gärtner. Die Rose Friedrichs II. Kam aus dem Orient. Die Rose erblüht im Punkte der Vereinigung der Waagerechten mit der Senkrechten des Kreuzes. Das Senkrechte stellt das Männliche dar, den Himmel, und das Waagerechte, das Weibliche, die Erde. Die Rose vereint beide und eröffnet den Weg zur magischen Liebe, dem Mysterium Conjunctionis, der tantrischen Maituna. Dann entflammen beide Enden des Kreuzes und es wird das rote Kreuz der Templer. Es fängt an, sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zu drehen und wird dabei zum rechtsdrehenden Hakenkreuz, der Swastika der Wiederkehr, zu einer Kreisung aus nicht sonnenhaften, sondern aus unerschaffenem Licht. Aus dem Licht der Venus, dem Lichte des Pols aus der höchsten, tiefsten Mitternacht. Das Hakenkreuz ist also nicht das Sinnbild der jetzigen Sonne, sondern des Poles, der unbeweglichen Bewegung, der aus der Ruhe entspringenden Energie, der unbewegliche Motor des Aristoteles, das etwas ist wie die Purusha in der Philosophie des Samkhya. Vedanta, Samkhya und der Yoga des Patanjali. Die hinduistische Philosophie umfasst 6 Systeme. Man kann jedoch davon 2 als wichtig herausstellen, den Samkhya oder absoluten Dualismus, von dem sich das klassische System des Yoga des Patanjali ableitet, und das System der Vedanta, Advaita und dem absoluten Monismus, das von Shankaracharya 600 Jahre nach Beginn der christlichen Ära im Abendland bis in seine letzten Konsequenzen entwickelt wurde, war gleichzeitig mit der Entwicklung des Yoga-Tantra in der heutigen bekannten Form. Für den Vedanta ist die gesamte Schöpfung Maya im Sinne von Illusion, ohne wirkliches Vorhandensein. Nur das Absolute ist vorhanden, existiert, nur der Atman. Dagegen behauptet der Dualismus des Samkhya die Existenz zweier, sich unwiderruflich entgegenstehender verschiedener Prinzipien, Purusha, das Gewissen, das Lichtvolle, das ewig Unbeirrbare und Prakriti, die Materie, das Bewegungslose, Ungeformte, Dunkle. Prakriti ist aus drei sich das Gleichgewicht haltenden Eigenschaften, den Gunas, zusammengesetzt. Wenn Purusha sozusagen auf Prakriti blickt, dann ergibt sich eine Strömung des Gleichgewichtes der Guna und der Fluss der Formen und Phänomene der Schöpfung kommt in Bewegung. Purusha wirkt wie ein Katalysator, ein Zünder oder eine befruchtende Kraft. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Fruchtbarmachung Prakritis, ihr Ungleichgewicht, durch den Blick hervorgerufen wird und sich daran zu erinnern, welche Wichtigkeit die Troubadoure dem Blick in ihrer Liebeseinweihung beimaßen. Für die Fedele de Amore und für Dante ist der Blick der Dame Beatrix der Moment, der Augenblick, womit alles seinen Anfang nimmt. Auch in der Esoterik Leonardos, in seinem außergewöhnlichen Bild Die Verkündigung, wo der Engel die Jungfrau mit seinem Blick befruchtet, wie das ein initiierter Beobachter vorausgeahnt haben kann. Der durch die Veränderung des inneren Gleichgewichts seiner Gunas, seiner Bewegung in Zahl, Namen und Formen, im Umbruch des Prakriti entstehende Fluss der Formen und Erscheinungen, ist mit Samsara bezeichnet worden. Das Samkhya spricht von einem Fall in der Bedeutung von Avidya, Unwissenheit, Verdunklung, das heißt Identifizierung, Ich-Bezogenheit. Purusha wird gleichgesetzt mit dem Widerschein des eigenen Selbst im Spiegel des Prakriti, mit dem aus den Elementen des Samkhya entstandenen Ich und mit dem Vergessen des Anderen, das Self, des Ich-Selbst, des aus reinem Lichte entstandenen, unbeirrbar Daseienden, des Zuschauers. Mitgerissen und verunreinigt durch die Strömungen der Gunas weiß er nichts mehr von dem Heiligen, Helllichten in sich selbst, von dem Erhabenen, von dem unbeweglichen Erschaffer, der er selbst ist, und er wird zum Gefangenen des Ich bin jenes, das da bin ich, und auch wenn er sich, wie die Anhänger des Samkhya sagen, so rein und unberührt erhält wie ein Wassertropfen auf der glatten Oberfläche eines Lotusblattes. Wahrscheinlich gibt es viele Purushas, alle absolut und endgültig voneinander getrennt, in sich vollendet. Der Fall, die Illusion, das von Avidya, der Unwissenheit, Befallensein, endet auch hier auf unserem Planeten am lebendigen Wesen, dem Menschen oder Jivan, Anwendung. Ihm kommt der Yoga des Pantayali zu Hilfe, der ihm den Weg weist zurück zu seinem lichtvollen Gewissen, dem Self, das heißt zur Rückkehr in seinen Mittelpunkt, in dem er die trügerischen Vritti, Wellengang genannten Veränderungen und Strömungen unwirksam werden lässt, die vom Ich als eigene, von ihm selbst kommend betrachtet werden, die jedoch Prakriti und dem Ungleichgewicht seiner Gunas angehören. Und so erreicht man Mukti, die Befreiung. Der Mensch wird nun zum Jivan Mukti, einem Befreiten. Purusha kehrt zurück ins Kaivalya, die vollständige Absonderung und Abgrenzung gegen das Samadhi oder das völlige Eingehen in den Atman der Vedanta. Wie man hieraus ersehen kann, eröffnet sich durch die spekulative Metaphysik des Samkhya eine dualistische Erklärung der Lehre von der Entstellung des Weltalls, der Kosmologie, wie ja auch die gnostische, manichäischen, katharischen und templerischen Auslegungen derselben dualistisch sind. Die Dyade Purusha Prakriti, Geist, Materie, wie es in der proximistischen Sprachweise dieser Zeit vereinfachend heißt, wird von ihm eingeführt, zwei Prinzipien also, die sich, sobald das Gleichgewicht der Gunas gestört wurde und Prakriti als das Weibliche befruchtet, verändert wurde durch das Aufblitzen des Blickes des Purushas als dem Männlichen, miteinander verbinden, ohne sich zu vereinigen und sich zur geoffenbarten Welt der Namen, Zahlen und Formen gestalten.